Unserer dunklen Zeit eine Freudenbotschaft: Jesus Christus, der König, kommt. Er kommt wieder, ganz bald, denn es ist letzte Zeit. Jesus sagt uns von dieser Zeit im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums: Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und die Menschen werden verschmachten vor Furcht und vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Und alsdann werden sie sehen, des Menschensohn kommen, in der Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. König und Bräutigam kommt Jesus in Herrlichkeit und Schöne zu denen, die ihn lieben. Doch er kommt zu denen, die seine Herrschaft verworfen haben, als der Richter. Wir gehen dem kommenden König entgegen und damit dem Tag seiner Machtübernahme. Jetzt finden wir den Anbruch seines Königreiches nur hier und da, bei Einzelnen, bei einer Schar von Menschen, die von Herzen umkehren. Doch dann wird der Jubelruf durch alle Himmel erschallen. Nun sind die Reiche dieser Welt des Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Als Bräutigam.